Familien, die das Moderne, wir fanden den Persianer, die aus Galicien und aus Bolivien, die werden lauter echte Südamerikaner, sogar Herr Kohnsherr nach Argentinien, er rennt die ganze Welt in Schuhen ein zu Hause und sagt das Frauchen, mein Teures, dort in Buenos Aires, dort such ich mir, dort such ich mir was Besseres aus. Argentinien, der rechte Gatte.